hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Schwarz-Rot beschließt mit viel Tamtam ein Energiewende-Aktionsprogramm. Da steht nur gar nichts Neues drin, ist nur Recycling von nem alten Ding. Wie viele Pläne setzt ihr noch in den Sand, bevor die Welt untergeht? Die Antwort, mein Freund, ist wieder heiße Luft. Die Antwort ist wieder heiße Luft. Deutschland! Die Torlinientechnik will der Fußballverband. Nie wieder Wembley-Tor, schade, na, na, na. Und in Bochum läuft der letzte Opel vom Band. Bochum wird abserviert. Wissenschaftler sagen ganz klar, Alkohol trinkt man seit 10 Minuten.